Und wir sagten nach seiner Vernichtung zu den Kindern Israels: Bewohnt das Land. Wenn dann das Versprechen vom letzten Mal eintrifft, bringen wir euch in bunt gemischten Gruppen herbei.